Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Sollen wir trotzdem schon mal anfangen? Ja, können wir eigentlich. Also wir können ja mit dem öffentlichen, also müssen wir sowieso erstmal überlegen, ob wir jetzt mit dem öffentlichen oder dem nicht öffentlichen Teil anfangen, ne? Also im nicht öffentlichen Teil kannst du ja nur im öffentlichen Sitzungsteil beantragen. Okay, danke. Also ich würde einfach losmachen, wir sind beschlussfähig, insofern auf geht's. Genau, ja gut, dann willkommen zur Vorstandssitzung. Wir benötigen einen Versammlungsleiter. Ich habe es letzte Mal gemacht, aber auch nur, weil Alex nicht da war. Was ist das denn? Hallo, Entschuldigung, bin ein bisschen zu spät. Dafür musst du jetzt Versammlungsleitung machen. Genau. Wenn ich die später abgeben kann für den Fall, dass ich einschlafe, ja klar, mach's. Aber ich muss kurz mein Wasser zu Ende kochen und das auf den Tee kippen, wenn das für euch okay ist. Und wenn es für euch nicht okay ist, ist es mir auch egal, denn ich bin ja Versammlungsleitung. So, aber wer protokolliert? Das ist ja eigentlich viel wichtiger. Ja, gibt's da einen fleißigen Tipper im Zuhörerraum, der das machen möchte? Wie soll ich hier schreien? Haben wir denn das Pad schon vorbereitet irgendwo? Jo, das Pad ist vorbereitet. Ach ja, da ist es, genau. Also ich schneide wieder mit. Dieses Mal auch alles gemischt, damit ich nicht wieder 3 Tage damit vertue, die einzelnen Tonspuren zusammenzufügen. Macht Sinn. Den Link, den ich hatte, war vom 5.7. das. Ich habe gerade nochmal einen geschickt. Ja, aber ich versuche es auch gerade zu öffnen. Jetzt habe ich es. Danke. Ich meine, 5.7. kann man ja offen lassen. Das muss man ja eh genehmigen gleich. Bei meinem Tätigkeitsbericht, da steht immer, steht an ganz vielen Stellen drin, Problem unter Piraten in einer Stadt ohne KV. Da geht's jetzt nicht darum, immer drauf rumzuhacken, dass die Stadt keinen KV hat, sondern ich möchte da jetzt an der Stelle die Stadt nicht nennen und es handelt sich halt immer um die ein und dieselbe Stadt. Ich hätte jetzt auch irgendwie A oder B oder sowas schreiben können. Chrissy, was macht dein Wasser? Wasser ist gut, die Katze muss noch gefüttert werden. Tja, endlich mal eine Vorstandssitzung mit Cat-Content. Och, da kann ich dreifach mit dienen. Wie Aphelia heute twitterte, erst dann, während sie gerade irgendwie in der Festplattenverwaltung, Partitionsverwaltung war, ihre Katze über die Tastatur gelaufen. Das Ergebnis war nicht so sonderlich toll. Dann hat sie ein schlechtes Partitionierungsprogramm. Kommt drauf an, in welchem Moment du drüber läufst. So, ich bin jetzt soweit. So, ja, jetzt. Ja, dann hau rein. Die Sache mit der nicht öffentlichen Sitzung müssen wir dann noch in die Tagesordnung irgendwie aufnehmen, ne? Als Antrag? Ja, kann man ja unter Sonstiges packen. Okay. Würde ich auch sagen. Sollen wir uns darauf einigen, dass wir alle ein bisschen protokollieren? Ja, klar. Ja, schreiben uns einfach gegenseitig irgendwie. Ja, Chrissy, du bist irgendwie Versammlungsleiter. Nein, wir halt nicht. Nein. Ich habe bestimmt ganz tolle Monologe gehalten. Ja, ja, erst die Versammlungsleitung an sich reißen und dann nicht sprechen wollen. Ja, ja. Und dann noch rausgehen. Hallo? Jetzt hören wir ja. Boah, ich war schon fast durch mit dem ganzen Protokoll, ja? Das heißt, die Sitzung ist quasi schon fast zu Ende. Genau, also sie ist auf jeden Fall schon eröffnet. Und ich dachte, was seid ihr denn alle so unhöflich und redet mir ins Wort, während ich schon zum dritten Mal diese Sitzung eröffne. Naja. Ja, dann öffne doch mal die Sitzung. Ich eröffne die Vorstandssitzung der Piraten NRW am 17.07.2012. Da ich das noch nie gemacht habe, müsst ihr mir sagen, wenn ich irgendwelche Floskeln vergessen habe. Sitzungsbeginn ist 20.12 Uhr. Da steht 20.30 Uhr. Das müsste dann also noch geändert werden. Ach, ihr seid so fleißig, sogar doppelt. Versammlungsleiter mache ich heute, Christina Herrlitschka. Protokollanten sind alle. Und das Arbeitspad lese ich jetzt nicht vor. Anwesend sind der Sven Sladek, Christina Herrlich, Ralf Glörfeld, Stefanie Nöter. Warum hat Carsten Trojan einen traurigen Smiley? Weil er nicht da ist. Das ist sehr traurig, dann ist er ja gar nicht anwesend. Also ist er unentschuldigt abwesend. Vielen Dank. Dann haben wir Klaus Hammer, Alexander Reinsch, Jörg Franke und Daniel Neumann. Entschuldigt abwesend ist niemand, unentschuldigt abwesend ist der Carsten, aber ich hoffe ja, dass er noch kommt. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Vorstandes fest. Ist das richtig? Jo. Ja. Wunderbar. Und die Abstimmungsergebnisse werden wie immer mit Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung angegeben. So, dann müssen wir, glaube ich, anfangen mit der Geschäftsordnung, wo eine Notiz oder sowas drin steht. Nee, Protokoll. Das Protokoll vom letzten Mal noch annehmen. Ach so, okay. Nehmen wir das Protokoll vom letzten Mal an? Ich war nicht anwesend, aber ich möchte anmerken, dass mir die Form des Protokolls nicht sonderlich gefällt. Also es ist sehr schwer zu lesen und es wäre schön, wenn man dann die Vorlagen auch benutzt. Also ich würde mich, wenn ihr das für okay findet, erbarmen, das Protokoll nochmal zu überarbeiten, sodass man das auch vernünftig lesen kann. Okay. Wo liegt jetzt der Punkt? Also ich kann es jetzt im Moment nicht nachvollziehen, deswegen hilf uns. Ja, zum Beispiel im Punkt Allgemeines, da ist ein Antrag Zipgate und da sind halt Beschluss oder irgendwas getroffen worden und das ist nicht irgendwie eine richtige Beschlussvorlage oder Antragsvorlage benutzt worden und das macht die Sache ein bisschen schwierig zu lesen, weil da einfach die Parameternamen drinstehen, aber nicht die Vorlage selber genutzt wird. Das macht okay. Das Lesen sehr schwierig. Okay, also ich bin dafür, wenn der Alex das machen möchte, dass er das Protokoll dann entsprechend auf geraden Stand bringt. Sehr gerne. Das heißt, wir müssen jetzt alle gegen das Protokoll stimmen, ja? Nein, inhaltlich habe ich keine Aussetzung. Und maße ich mir auch keine an, weil ich ja auch nicht anwesend war. Wunderbar. Ich finde es schön, dass der Alex keine inhaltlichen Aussätze hat und bin dann dafür. Daniel? Dafür. Alex? Ich enthalte mich. Klaus? Ich stehe schon bei dafür. Jörg? Ja. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Auch dafür. Dankeschön. So, Wiedervorlage, bei dem Punkt haben wir nichts. Dann haben wir die GO und da steht aber eine Notiz, Box gelb. Ich möchte gerne besprechen, wie wir grundsätzlich die Arbeit aufteilen, ob was wir an Geschäftsordnung ändern, allgemeine Dinge, halt diese auftauchen, wenn plötzlich ein neuer Vorstand im Amt ist. Das hat der Fitz dahingeschrieben. Ich nehme an, das war einfach nur als Einleitung, um die GO zu überarbeiten. Oder was sagst du, Fitz? Genau, das hatte ich letztes Mal schon irgendwie eingebracht. Es ging einfach darum, dass wir die GO überarbeiten müssen. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen was dran gemacht. Aber wenn ich das letztes Mal richtig verstanden habe, hätten wir die jetzt hier einstellen müssen, oder? Laut unseres Beschlusses vom letzten Mal müssten wir die jetzt als Beschlussvorlage haben, ja. Und das haben wir noch nicht, weil wir haben noch nicht über unsere Arbeitsbereiche gesprochen und da was reingeschrieben. Also ich würde da auch vorschlagen, dass wir erstmal unser persönliches Treffen abwarten. Das ist dann vielleicht was besser, diese ganzen Aufgabenfelder nochmal gegenseitig abzugrenzen und zu besprechen, wo man sich unterstützt. Ja, finde ich auch. Dann können wir doch die Geschäftsordnung bis auf diesen Punkt dann annehmen, ne? Wir haben ja eine gültige Geschäftsordnung. Die habt ihr ja beim letzten Mal beschlossen, die alte anzunehmen. Ja. Genau, dann können wir das bis dahin vertagen. Ist irgendjemand dagegen, das zu vertagen? Nein. Gut, dann gehe ich einfach über die GO hinweg. Vorschlag, diese GO erstmal akzeptieren bis zum nächsten Termin. Das hatten wir. Kann jemand bitte darunter formulieren, dass wir die alte GO annehmen und bis auf zum, das ist der 28.07., danach dann die neue GO beschließen. So. Dann haben wir zum Landesparteitag 2013 einen Antrag an den Landesvorstand zum Thema Finanzen und zwar vom Alex. Alex, möchtest du da was zu sagen oder soll ich das einfach vorlesen? Nee, kann ich schon selber vorstellen. Also es geht nicht unbedingt direkt um Finanzen, es geht erstmal darum, ob man einen Parteitag in Solingen ausrichten möchte. Die zwei ersten Termine sind bereits verstrichen, die sind nicht mehr buchbar. Weil es halt eine sehr langfristige Sache ist. Es wäre halt ein Termin im September und ein Termin im Oktober. Das ist wahrscheinlich dann auch die Zeit direkt vor der Bundestagswahl. Und ja, da wäre es natürlich wichtig, wenn man vielleicht auch nochmal einen Parteitag macht, um die Medienöffentlichkeit nochmal mitzunehmen, die so einen Parteitag mit sich bringt. Solingen hat ein großes Fassungsvermögen von 1000 Plätzen. Das ist also ausreichend für einen Landesparteitag. Und also das wäre halt ein Angebot gewesen. Aber ich würde gerne an dieser Stelle vielleicht auch generell darüber diskutieren, wie wir jetzt die nächsten Parteitage ausrichten und wie viele wir haben möchten, weil die Vorlaufzeit für diese großen Hallen immens lang ist, wie man hier auch in Solingen sieht. Ich war jetzt am Montag in Bielefeld, habe da auch mir zwei Hallen angeschaut. die auch etwa ein Fassungsvermögen von 600 Plätzen hatten, also auch ausreichend für einen Landesparteitag, wahrscheinlich eher einen programmatischen Parteitag. Bei Personenparteitagen kommen meistens erheblich mehr Personen. Ja, also da sollten wir uns mal drüber Gedanken machen, wann und wo wir Parteitag ausrichten wollen und wie viele. Ja, also an der Stelle würde ich gerne was zu sagen. Und zwar hatte ich ja schon unter Sonstiges angeboten, dass wir mal darüber sprechen. Ich bin gerade dabei, ein Konzept eben speziell für diese Veranstaltungen, also für Landesparteitage und TDPAs zu erstellen, sodass wir letztendlich langfristig die Sachen im Voraus planen, so dass wir eben nicht mehr kurzfristig sagen müssen, oh, wo gehen wir jetzt hin, in welche Halle und so weiter. Ist jetzt die Frage, ziehen wir das nach vorne oder mache ich das nachher? Das können wir auch nachher machen. Ich hatte da selber auch schon mal vor einem halben Jahr eine Plattform aufgestellt, wo man halt so ein paar Formulare ausfüllen kann. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. So, also zur grundsätzlichen Frage, sowas in Solingen zu machen, muss ich sagen, finde ich gut. Wir haben jetzt zwei LPTs in Dortmund gehabt und wir sollten auch durchaus ein bisschen mal durch Nordrhein-Westfalen durchgehen. Der Bereich der Termine im September und im Oktober, das wäre auch durchaus was für den Herbst. Also da müsste man jetzt nochmal schauen, wie das mit Ferienterminen in 2013 ist, um den Bereich herum, damit wir uns da nicht unter Umständen ins Gehege kommen. Aber grundsätzlich würde ich der Sache mit Solingen zustimmen. Also wollen wir jetzt doch jetzt darüber reden und nicht gleich in dem Topic? Ich würde das erstmal nach hinten schieben. Okay. Genau. Gut, dann wenn nicht noch jemand was dazu sagen möchte, möchte noch jemand was dazu sagen? Nein. Wunderbar. Dann gehen wir weiter zu den Berichten und fangen an mit dem Bericht von Sven Sladek. Entschuldigung, ich mal kurz, also ihr habt da diesen neuen Habitus eingeführt, hier die Berichte vorzulesen. Ich finde das sehr lang. Also beim letzten Mal hat das, glaube ich, 30 Minuten gedauert, bis jeder seinen Bericht durchgezogen hat. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also wir haben sehr viele Sachen zu tun, die wir entscheiden müssen. Und das ist ja im Grunde genommen nur eine Information für die Zuhörer. Und ich glaube, es ist einfach besser, wenn wir das einfach nur im Protokoll stehen haben und darauf verweisen. Also dem würde ich auch zustimmen. Ich gehe auch um 23 Uhr ins Bett. Sehe ich ähnlich. Ja. Ich stimme auch zu. Okay, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn ich das gleich irgendwann einfüge. Gut, dann gehen wir darüber hinweg und scrollen runter zu Berichte Statistik. Wer möchte etwas zur... Nee, gar nicht wahr. Ich bin jetzt schon wieder zu weit. Doch, das war der Daniel. Doch, die Berichte der Statistik. Möchte da irgendjemand von den Zahlenmenschen was zu sagen? Ich kann da gerade nichts zu sagen. Entschuldigung, kannst du den Punkt nochmal kurz wiederholen? Mein Sohn hat mich gerade unterbrochen. Gar kein Problem. Wir sind jetzt im Bereich Berichte Statistik und der Jörg kann schon mal nichts zu dem Mitgliederstand sagen und der Rest mit den Zahlen ist ja dann deine Aufgabe. Also was so das Geld betrifft, kannst du da irgendwas zu sagen? Ja, zum aktuellen Kontostand kann ich was sagen. Das ist ja wunderbar. Der beträgt auf unserem Girokonto, liegen wir bei, also die genauen Zahlen bis auf den Cent, oder? Steht hier so angegeben. Gut, also auf dem Girokonto sind das 32.380,33 Cent und auf unserem Renditekonto sind es 138.868,64 Cent. Ich glaube, das musst du vielleicht gleich nochmal selber nachkontrollieren, ob die Protokollanten das richtig aufschreiben oder gegebenenfalls selber einfügen. Bin gerade auf dem Weg. Das GLS-Konto, da habe ich leider noch keinen Zugriff drauf. Und eine Barkasse haben wir nicht, die ist eingezahlt, ne? Ich habe eine Barkasse bekommen von der Nadine. Da muss ich aber erst die Bestände prüfen. Sprich, ob die Belege etc. alles schlüssig ist. Und die Übernahmen aus den Vorjahren. Okay. Wenn du das langsam vorliest, dann kann ich das auch eben rein protokollieren. Ich suche gerade den Punkt. Sag mal die Zeile. 2, 2, 3. Plus 10. Okay, dann, da hat der Jörg auch noch die Zahlen eingefügt. Möchte noch irgendjemand was zu dem Punkt Berichte Statistik sagen oder hinzufügen? Gut, Dann gehe ich weiter. Aus dem Request-Tracker haben wir jetzt darunter nichts, aber das finden wir alles in Anträge an den L vor. Thema Finanzen. Ticket 59622, Antrag auf Finanzierung eines Flyers speziell für Bottrop. Das Datum war der 29.06.2012 und Antragsteller ist Rainer Woldenga. Und da gibt es drei Unterstützer, viel mehr Unterstützer. Ich wollte fragen, ob irgendjemand von den Leuten, die das unterstützen oder die den Antrag stellen, anwesend ist und das selber verstellen wollen. Wenn ja, mögen Sie bitte nach oben kommen, ansonsten werde ich das einfach vorlesen. Gut, es ist niemand da. Dann werde ich den Antrag vorlesen. Hiermit beantragen die oben genannten Antragsteller. Soll ich die Antragsteller alle nochmal vorlesen, die Unterstützer? Nee, hier steht keiner drin. Mach mal kurz. Doch mal kurz oder wart mal kurz? Also den Antrag an sich, nur die Namen nicht. Gut. Dann hiermit beantragen die oben genannten Antragsteller, Piraten aus Bottrop, die Finanzierung von 5000 Flyern für die Imagewerbung Bottrop. Es handelt sich dabei um einen Flyer, der für Bottropper gedacht ist, damit Bottropper Bürger gezielt bei den Piraten mitarbeiten zu können. In Verbindung mit unserem Wahlprogramm und unserem blauen Imageflyer schließen die Flyer die Lücke an Fragen der interessierten Bürger, die sich gerne bei den Piraten mit einbringen wollen, aber nicht wissen, wie sie da vorgehen sollen. Sehr gerne kann dieser Flyer auch durch leichte Veränderungen in anderen Städten benutzt werden. Auflage 5000 Stück, netto 305,30 Euro, brutto 366,88 Euro. Faltblätter glänzend, 135 Gramm, Bilderdruck glänzend, DIN A4, DIN A4 sechsseitiger Zickzack-Falz, Lieferzeiten Standard 3-4 Werktage. Ja, guter Hinweis, da unten kann man diese Flyer irgendwo sehen. Ich würde das auch gerne im Vorfeld sehen, was da raus ist, damit wir das auch, was das Corporate Design betrifft, da reinpasst und so. Das wäre also die eine Anmerkung. Kann man diese Flyer irgendwo sehen? Gibt es da eine Druckdatei oder was ähnliches? Und die andere, hat Bottrop so viel Geld im VKV? Und die Frage ist, ist das ein Antrag zum VKV? Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Das ist ein Antrag zum VKV? Ja, es ist ein VKV-Budgetantrag. Ja, das ist doch wunderbar. Dann können wir dem ja zustimmen. Wenn das gedeckt ist. Also Bottrop ist ja der kleinste Kreis mit 34 Mitgliedern. Und wenn die alle fleißig gezahlt haben, dann steht dem vielleicht weniger im Weg, obwohl ich da auch schon bei der Summe Bedenken habe. Können wir das unter Vorbehalt der Deckung zustimmen? Das können wir natürlich, aber ob das den Bottropern hilft, dann müssten die den Rest dann selber tragen, ne? Ja, hat denn keiner jetzt die Möglichkeit, da drauf zu schauen? Ja, Carsten hätte das. Also Carsten sieht auf einen Blick irgendwie, wie viele Mitglieder von denen gezahlt haben. Aber leider nicht die bisherigen Ausgaben auf einen Blick. Bisherige Ausgaben gab es nicht in Bottrop. Oh, das ist großartig. Warte, ich schau mal kurz, ob ich das finde. Also wenn wir davon ausgehen, dass 90% zahlen und Vollbeiträge zahlen, dann müssten die eigentlich ausreichend Deckung haben. Das ist so ein ungefährer Schätzwert, sind da so 7-8 Euro pro Mitglied, oder? Ja, sowas, genau. Also ich denke, das ist gedeckt. Ja, dann lass uns ich denke zustimmen. Auch. Ich gucke zwischenzeitlich mal nach, wenn ich es finde, sonst melde ich mich nochmal. Also es wären 440 Euro, wenn 90% Vollbeiträge, 90% ihren Vollbeitrag bezahlen. Gut, wenn dann nichts ist, also wenn das dann eben wahrscheinlich gedeckelt ist, würde ich nach eurer Zustimmung fragen, Daniel. Die Frage ist jetzt, soll man sie vorher nochmal angucken, die Flyer, oder soll man das jetzt blind? Es geht ja nur um die Budget-Zuweisung. Okay, ja, dann dafür. Alex? Ja, ja. Sven? Jo. Klaus? Ja. Jörg? Ich enthalte mich. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Ich auch, ja. Antrag F vor Sonstiges, Umbenennung AK Kultur, und Antragsteller ist Daniel vom 15.07.2012 und das Ticket ist die 60344. Daniel, bitte. Ja, um es kurz zu machen, da wir ja gewisse Formalitäten einhalten müssen, wenn wir irgendwelche Arbeitsgruppen etc. umbenennen wollen, was auch immer machen wollen, und für uns der einfachste, also wir wollen den AK Kultur mit dem AK Urheberrecht zusammenlegen, beziehungsweise das noch Medien ergänzen. Und der einfachste Weg für uns wäre jetzt, das einfach durch die formale Umbenennung durch den Vorstand anweisen zu lassen, bevor wir uns jetzt auflösen müssen. Den AK Urheberrecht haben wir auch schon aufgelöst und jetzt den andere neu gründen müssten. das ist halt einfach ein bisschen konfus und deswegen habe ich die Satzung durchstöbert und gesehen, dass der Vorstand, wie gesagt, anweisen kann, dass ich eine Gruppe formal umbenennen soll. Und es wäre ja. Aber ja, also, die Frage ist, ob die Gruppe nicht an sich schon das Recht hat, sich umzubenennen. Ja, muss sie auch, können wir ja nicht anweisen, die sich umzubenennen. Wenn wir sie anweisen, sich umzubenennen, kann sie sich ja auch umbenennen. Wir hätten uns natürlich auch selber ein Regelwerk geben können, was wir aber nicht gemacht haben. Wo wird denn verboten, dass ihr euch umbenennt? Genau. Wir müssen uns laut Satzung erst ein Regelwerk aufstellen, wo wir festlegen, wie das bei Umbenennung und Verschmelzung funktioniert. Und wir dachten, der einfache Weg wäre einfach, dass wir es anweisen lassen und dann zahlen wir das formalmäßig auch. Wenn wir euch anweisen, müsst ihr das Gleiche ja machen und dann müsst ihr nach den gleichen Regeln wie jetzt. Also könnt ihr euch einfach so umbenennen, würde ich sagen. Solange es nirgends verboten ist, dass ihr euch irgendwie umbenennt. Lasst uns doch einfach dem Antrag zustimmen. Die haben beantragt, wir mögen sie anweisen, dass sie sich umbenennen. So, das tun wir jetzt und dann können sie sich umbenennen. Damit haben wir doch das ganze Ding raus. Ja, ist doch aber okay. Damit schaffen wir einen Präzedenzfall. Ja, hey, ich möchte mich umbenennen, bitte benenn mich um. Mach doch selber. Also ich bin dafür, dass Piraten sind und das selber machen. Solange es nirgends verboten ist in der Satzung, können die das machen. Genau. Wo ist das Problem? Okay. Ja, okay, wir waren uns einfach nur unsicher, ob wir jetzt nicht den Aqua-Kultur erst auch komplett auflösen müssen und dann einen kompletten neuen gründen müssen, etc. Wenn es auch so geht, dann verwerfen wir das Ganze. Genau, es ist einfach, wenn etwas verboten wird, dann muss man um Erlaubnis fragen. Wenn es wieder irgendwo anders erlaubt wird, ne, dann, aber wenn es nicht verboten wird, dann ist es erlaubt. Ja gut, dann so. Dann ja, dann machen wir es einfach und gut ist, okay. Zurückziehen. Ja, dann ziehe ich den zurück. Wunderbar. Dann kommen wir direkt zum nächsten Antrag. Finanzen, Ticket 60386, Finanzantrag Werbedruck Wuppertal vom 15.07.2012 von Alexander Esser und einigen Leuten, die das unterstützen. Da ist auch der Alex bei. Alex, möchtest du das vorstellen? Ja, Ralf ist auch dabei, aber gut, kann ich machen. Und zwar eine der Gaststätten, in der wir unseren Stammtisch haben, die wird jetzt 30 Jahre alt. Zu diesem Zweck wird es ein Buch geben, in dem wir gerne eine Anzeige schalten möchten, also ein Erinnerungsbuch mit Memoiren und was nicht allen, was in der Auflage von 1000 Stück gedruckt wird. Wir möchten da gerne eine Anzeige da drin machen, um zum einen halt unsere Sympathie für dieses Lokal auszudrücken und gleichzeitig halt auch für die Piraten zu werben. Das Buch wird dann in dem Umfeld der Gastronomie wahrscheinlich verkauft oder verteilt, je nachdem, wie viel dann durch Spenden zusammenkommt. Und wir hoffen uns dann halt auch positives Feedback für die Piraten. Ich möchte anmerken, dass Carsten hinzugestoßen ist. Hi. Hallo Carsten. Hi. Irgendwas verpasst? Ich dachte 2030. Ja, Vorstandswahlen. Nee, war das jetzt nicht so? Ich habe voll geguckt. Da steht 2030 drin für heute. Ja, als Anfang stimmt, weil das immer noch die Default-Einstellung ist. Ah, wann habt ihr wirklich angefangen? 2012. Okay, ja, macht nichts. War eh piratisch unterwegs. Stammtisch mit einem, von daher kein Ding. Ja gut, bin ich jetzt da. So, erfreue dich, dass du nicht zu viel verpasst hast. Naja, schön, dass Carsten da ist. Es wird ins Protokoll eingetragen. Dann müssen wir den 119 Euro, ist das was ihr über den VKV macht oder ist das was wir, da steht ja VKV, ja gut, dann müssen wir dem ja nur noch zustimmen. Wenn ihr das Geld habt, stimme ich zu. Ja, ich auch. Carsten? Oder nicht? War das nicht die Geschichte, wo die Spenden jetzt aufs Konto kommen? Also ja, wenn die schon drauf ist, dann haben die das Budget auf jeden Fall. Also die Spende wurde gestern eingesammelt und sollte heute angewiesen werden. Insofern hängt sie wahrscheinlich irgendwo in der Bank. Okay, dann also frage ich nach Zustimmung. Carsten? Das ist gemein, wenn man gerade versucht, aufs Konto zu gehen. Ja. Daniel? Ja, ja. Alex? Ich enthalte mich. Sven? Jo. Klaus hat schon Ja gesagt. Jörg? Ja. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Ich auch ja. So, komme weiter zu Antrag Finanzen. Ticket ist eingegangen. Entschuldigung. Ticket 60371, Antrag für Pavillon Herne vom 16.07.2012. Antragsteller ist Andreas Brenning. Unterstützer sind Ruven, Rexig, Bernd Schröder und Lars Wind. Ist irgendjemand von euch da und möchte den Antrag persönlich vorstellen? So möge er denn bitte nach oben kommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und Alex hat versehentlich irgendwie Mumble verlassen. Ich lese also vor. Hallo zusammen, ich beantrage hier einen Piratenpavillon zum Verbleib in Herne. Dieser Antrag wird von mindestens drei weiteren Herner Piraten unterstützt. Wir haben in Herne bereits zwei privat angeschaffte Pavillons durch den Witterung verloren, Winterschäden, da wir gerne regelmäßig auch außerhalb von Wahlkämpfen in Herne Präsenz zeigen wollen und unsere lokalen Projekte den Bürgern näher bringen wollen, benötigen wir einen relativ stabilen Pavillon. Wir verfügen aufgrund unserer aktuellen Mitgliederzahl in Herne nicht über ein ausreichendes Budget, um diesen aus diesem Topf zu finanzieren. Wir würden uns sehr über einen positiven Bescheid freuen und wünschen dem neuen Vorstand einen erfolgreichen Start für seine Arbeit. Alte Schleimer. Kurze Nachfrage. Geht es jetzt da um die Pavillons, die wir, so diese bedruckten, die wir da haben, die Klapp-Klapp-Pavillons? Nee, Einzelanschaffung. Eigenanschaffung nur für die Stadt, so wie ich es verstanden habe. Also Zuteilung quasi eines Pavillons für die Stadt mit Verbleib in der Stadt von Budget des Landes, weil VKV nicht ausreicht. So, ja, und haben die da jetzt irgendwie ein Angebot? Also das wäre ja mal interessant so dann. Nö, ist nicht interessant, weil ich würde mich da auf jeden Fall gegenstellen. Wir können nicht allen anderen sagen, vom Land bezahlte Pavillons gehen auf Wanderschaft, wenn Bedarf ist, und dann kommt eine Stadt und kriegt den dann. Kannst knicken. Denke ich auch. Weil das, also so wie ich das kenne, wird halt gefragt, wer einen hat. Und wenn man einen Vorstand macht, fragt man in der Nachbarstadt, ob man sich den leihen kann. Und das machen alle anderen eben auch. Ja, genau. Besonders, weil ja die NRW-Pavillons genau so organisiert sein sollen, dass die irgendwo stehen und der Zugriff halt von allen in der Nachbarschaft vorhanden sein soll. Da gibt es ja auch zumindest als Better schon ein Tool im Verwaltungsportal. Ne? Ja, Vorsicht, Ralf, das hieß nur du, Toso und ich im Moment. Ja, ich sag ja im Better. Ja, aber die sind registriert, Toso hat die Liste. Vielleicht sagt er jetzt auch was dazu. Toso. Danke. Also ich habe gerade mal in die vorläufige Liste da geguckt. Die ist ja noch vom letzten Jahr oder basiert auf den Zahlen vom letzten Jahr, was die in ihrem virtuellen Budget ungefähr eventuell haben, da diese Pavillons, die wir zuletzt angeschafft haben, 361,76 € kosten, inklusive Bedruckung, könnte das sogar fast passen. Nur mein als Gedankenstütze. Ich würde heißen, dass die Kohle weg ist. Also ich würde ungern von dem Leitprinzip abweichen. Das ist so ein solidarisches Ding einfach. Da unterhalten sich die Leute miteinander, vielleicht kann man Erfahrungen austauschen und dass die Dinger, weil sie stehen halt oftmals auch nur dann gerade in der Winterzeit rum, dass die dann halt wirklich getauscht werden, ausgeliehen werden. Und dafür eine Anschaffung jetzt in der Höhe vom Landesverbandskonto, also nicht mit mir. Gut, dann teilen wir den vielleicht einfach mit, wo denn der nächste Pavillon in der Nähe ist und dann sollen sie da hin. Ja, wäre auch mein Vorschlag. Wobei ich auch denke, dass es nicht so schwierig ist, seine Nachbarstadt anzufragen. Also die wissen ja, welche Städte um sie herum sind und mit wem sie da gute Kontakte haben. Und man weiß eigentlich auch, welche Nachbarstadt sowas besitzt. Also ich glaube, das kann man auch selber erfragen. Da möchte ich Chrissy unterstützen. Ein bisschen Eigeninitiative und Engagement würde ich da auch erwarten. Und Toso, darüber wiederum sprechen, bis wie viele Pavillons haben wir jetzt effektiv fürs Land da? Wir haben ja nochmal nachgekauft. Augenblick. Also der nächste ist übrigens in Bottrop. 34. Also bei 34 Pavillons wird sicherlich einer auch dann für Herne zur Verfügung stehen. Da bin ich also sehr, sehr sicher. Also der nächste ist, wie gesagt, in Bottrop, wenn mich meine Geografiekenntnisse von NRW nicht komplett rausschmeißen. Das ist genauso weit weg wie Dortmund. Haben wir das irgendwo in der Datenbank? Bald. Weil dann kann man das ja ganz prima auch über eine Karte abbilden, die man öffentlich stellen kann. Das ist der Plan. Aber irgendwie sind uns da Wahlen zwischengekommen. Verdammt. Schon wieder? Immer noch. Und Björn hat recht. Bochum ist, glaube ich, näher dran an Herne, ne? Bochum ist direkt über Herne. Wir hatten doch einen gemeinsamen Wahlkreis, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können darüber abstimmen oder auch nicht abstimmen, oder? Wir können ja mal darüber abstimmen. Wir haben ja auch unsere Anmerkungen dazu geschrieben. Carsten? Nee. Daniel? Nee. Alex? Ich enthalte mich. Sven? Nein. Klaus? Nein. Jörg? Nee. Ralf? Nein. Steffi? Nein. Auch nein. So, wir machen weiter mit einem Finanzantrag. Nummer, Questtracker Nummer 60442, Antrag auf 50 Euro für Grillhütte Wuppertal, am 17.06.2012 ist das eingegangen von Alex. Alex, möchtest du etwas dazu sagen?

Und außerdem haben wir in der AG Werbemittel schon, arbeiten wir seit über 2 Jahren an so einem Projekt. Also das ist wirklich schon lange durchdacht und diskutiert. Und wenn es so kleine Detailrechtfragen geht, die werden extra deswegen diskutiert, damit wir uns alle versichern, rechtskundige Leute dazu zu ziehen, damit wir keine Fehler machen. Ja, und letztendlich wollen wir auch alle auf dem gleichen Stand sein und auch das gleiche Verständnis davon haben, worüber wir sprechen. Deswegen gleichen wir uns natürlich auch nochmal ab. Und dann noch eine faktische Feststellung. Wir haben gerade keine Gesellschaft gegründet, sondern gerade mal den Startschuss gelegt und dafür den Rahmenbudget festgelegt. Genau, Budget festgelegt. Und wenn wir keinen Gesellschaftervertrag verabschieden, wird auch nichts irgendwohin überführt von dem Budget. Gegründet ist erst mit dem Notar. Klaus, machst du weiter? Okay, ich mach weiter. Thema, das wir auch vorhin schon weiter oben hatten, zukünftige Planung für LPTs und TDPAs. Ich habe mir da schon mal so ein paar Gedanken gemacht. Und zwar brauchen wir letztendlich bis zu 4 LPT-Termine im Jahr. Das heißt nicht, dass wir alle 4 LPT-Termine brauchen, aber wir brauchen die Slots dafür. Also bisher war es ja so, dass wir im Grunde genommen LPTs immer veranstaltet haben, mehr so auf Basis von Zuruf, so, ups, wir müssten mal wieder ein LPT machen, oder huch, uns ist der Landtag um die Ohren geflogen, wir brauchen jetzt dringend nochmal 1 oder 2 LPTs dazwischen. So, was ich gerne machen möchte ist, ich möchte 4 Termine pro Jahr fix festlegen, die LPTs darstellen, und zwar ein Frühjahr, ein Sommer, ein Herbst- und ein Wintertermin, wobei der Frühjahr- und der Herbsttermin die beiden sind, die grundsätzlich stattfinden, also dass wir 2 LPTs immer haben, die stattfinden, nämlich der im Frühjahr für die Vorstandswahlen und der im Herbst als programmatischer. Der Sommer- und der Wintertermin, die finden statt, wenn es notwendig ist. Direkt in der Haken, also die Satzung gibt ganz klar vor, dass der Vorstand im 3. Quartal gewählt wird. Insofern wäre das der Sommertermin. Ja, okay. würde ich auch darum bitten, hat nämlich auch für den Schatzmeister den smarten Vorteil, dass er den Rechenschaftsbericht in Ruhe fertig machen kann. Nicht zu früh, das haben wir schon jetzt oft genug gesehen. Okay, letztendlich, es geht eigentlich mehr um die Tatsache an sich, eben die 4 Termine. Welche davon die beiden Fixtermine sind, da können wir dann natürlich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Was ich möchte ist, eben 2 Fixtermine, die beiden anderen als Optionen. Das Ganze soll als festes Raster übers Jahr laufen, so dass wir im Grunde genommen für jedes Jahr die gleichen Termine haben, soweit wie es der Wochenversatz zulässt, dass wir entsprechend die Räume auch langfristig anfragen und vorbuchen und spätestens, ich sag mal, ein halbes Jahr vorher unter Umständen dann für nicht genutzte Termine die Räume wieder absagen. Wenn wir das machen, können wir zum einen eben allen Piraten die Möglichkeit geben, sich langfristig auch auf die Termine vorzubereiten, und wir haben die Möglichkeit auch langfristig Räume dann auch zu buchen. Was ich machen möchte ist, dass wir Nordrhein-Westfalen in 4 Bereiche einteilen, also in 4 Gegenden einteilen. Das sind jetzt erstmal nur aus dem Bauch heraus, aber das ist noch nicht fertig ausgearbeitet. Sowas wie Ruhrgebiet, Münsterland, Ostwestfalen, Köln, Bonn, Düsseldorf, der Bereich. Aber wie gesagt, das muss man nochmal im Detail ausarbeiten. Und die LPTs sollen wandern, und zwar eben durch alle 4 Bereiche. So, dass jeder der Reihe nach dran ist, in seinem lokalen Bereich ein LPT auszurichten. Was wichtig ist, ist, es sollen auch feste Termine für die TDPAs stattfinden. Auch die 4 Stück fest im Jahr verankert zwischen den LPT-Terminen, so dass auch die fix vorgegeben sind. Die Räumlichkeiten, die da ablaufen. Also erstmal soll das Ganze vernünftig durchgeplant werden, so dass wir den kompletten zeitlichen Ablauf, da ist also das, was die AG Öffentlichkeitsarbeit mit dem Agenda-Setting macht. Ich möchte gerne das Ganze in Form eines Projektplans so aufstellen, dass wir zum Beispiel auch für LPTs, aber auch für TDPAs einen fixen Vorlaufplan haben. Heißt, so und so lange vor der Veranstaltung gehen die ersten Infos raus, dann kommen nochmal bei LPTs zum Beispiel Erinnerungen, bitte Anträge einreichen, dann kommen die Einladungen, Pressetermine und so weiter, Aufbau, wann muss die Technik da eventuell was machen und so weiter und so fort, sodass wir einen fixen Plan haben, was wann passieren muss, damit wir dann nicht immer ins Blaue agieren. Und was die Räumlichkeiten betrifft, möchte ich gerne ein Pflichtenheft aufstellen, das für Landesparteitage, für TDPAs, aber auch für Sachen wie Themenklausuren und so weiter, Räumlichkeiten aufzeigt. Da würde ich halt gerne aufschreiben, was brauchen wir, für wie groß muss die Bestuhlung sein, brauchen wir ein Catering oder nicht, wie sieht das mit Anbindung, also Verkehrsanbindung aus und so weiter und so fort. Das Ganze eben reinschreiben und dann können auch die einzelnen Gebiete sich auch langfristig um die Ausrichtung eines LPTs oder eines TDPAs bemühen, weil sie an der Stelle wissen, im Herbst 2013 kommt ein LPT zu uns, so, und den haben wir dann, den können wir an der Stelle ausrichten. Dafür soll es dann jeweils in jedem Bereich eine Gruppe geben, die dann eben den Hut auf hat, was die Organisation betrifft, und an gemeinsamer Stelle dann eine Gruppe, die das Ganze koordiniert, und zwar eben für ganz Nordrhein-Westfalen. Und das war jetzt so quasi in Kurzform das Konzept für die LPTs oder und auch TDPAs. Anmerkung? Du wolltest NRW in 4 Bereiche einteilen, lass uns 5 nehmen, dann haben wir die Regierungsbezirke. Ja, das mit den 4 war eben schön, weil das mit den 4 auch gleich mit den Quartalen im Jahr und den 4 LPTs hinhaut. Ich kann noch mal gucken, ob ich das mit 5 mache, dann haben wir ein bisschen Versatz drin. Aber kann ich noch mal gucken, klar. Also mit den Regierungsbezirken, die sind ja in Nordrhein-Westfalen ziemlich beschissen zugeschnitten. Könnte es auch darauf hinauslaufen, dass wir 3-mal im Ruhrgebiet zusammenkommen? Weil das Ruhrgebiet durch alle Regierungsbezirke quasi durchgeht, bis auf Köln und Detmold. Detmold, danke. Ja, genau. Deswegen war eigentlich der Gedanke, das wirklich auf der Karte zu machen und dann wirklich also auch dafür zu sorgen, dass eben jeder Pirat in Nordrhein-Westfalen die reelle Chance hat, in seiner relativen Nähe dann auch ein LPT und ein TDPA zu haben. Und ich würde dann halt auch so ein festes Rotationsprinzip einsetzen, sodass man im Grunde genommen immer der Reihe nach durchrotiert, wobei ich dafür sorge, dass die fixen Termine, also die auf jeden Fall stattfinden, eben durchrotieren und dann parallel dazu die eventuell Termine dazwischen durchrotieren, sodass im Grunde genommen es nicht dazu kommt, dass ein bestimmter Bereich aufgrund dessen, dass da jetzt eben der LPT nicht stattfindet, dann rausfällt aus der Beteiligung und dann auch wieder sagen kann, toll, jetzt hätten wir den eigentlich gekriegt, aber der hat ja nicht stattgefunden. Ich würde gerne die Frage nochmal aufnehmen, die im Chat aufgekommen ist, ob bei der LPT-Planung die Option dezentraler Landesparteitage berücksichtigt sind oder nicht. Also erstmal geht's um normale LPTs. Das lässt sich mit Sicherheit auch jederzeit aufbohren auf dezentrale Parteitage. Das ist auch eine Sache, die ich schon im Hinterkopf habe. Aber ich würde gerne eben so schnell es geht, eben zum Beginn 2013 schon mit eben diesem festen Raster anfangen, sodass wir an der Stelle da auch in die Pötte kommen und einfach diese doppelte Arbeit, die wir immer haben, indem wir quasi immer wieder von vorne anfangen müssen, um eine LPT zu planen, dass wir da mit außen vor sind und eben langfristige Planungssicherheit haben. Wenn wir das Ganze auf Dezentrale aufdornen, würde es ja nach meinem Verständnis lediglich darauf hinauslaufen, dass wir an dem Termin zusätzliche Räume brauchen, die wir dann damit verschalten, sodass wir eben einen Standpunkt haben, wo quasi alles zusammenläuft und dann eben die anderen dezentralen ringsherum. Also bei dem Dezentralen ist die rechtliche Sicherheit immer noch nicht gewährleistet. Ja. Deswegen würde ich das jetzt nicht in den Fokus stellen, sondern wirklich erstmal ganz normale LPTs planen. Und dann kann man zusätzlich bei irgendeinem programmatischen Parteitag mal so einen dezentralen testen und vielleicht irgendwann mal bei einer kleinen Kreismitgliederaufstellungsversammlung, wo es vielleicht nicht ganz so wahnsinnig drauf ankommt, auch mal das Risiko eingehen, dezentral zu machen und dann zu gucken, ob eine Klage kommt oder was auch immer. Ja, sehe ich genauso. Also das ist speziell bei Personenwahlen, geht sowieso nicht. Also von daher ist das da eh relativ eingeschränkt. Ich sehe auch die Priorität nicht bei den Dezentralen, nicht jetzt. Dann hätte ich noch eine Anmerkung. Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Ausschreibungen. Ja, ich habe ja den Soester-Pitch sozusagen ja auch gewonnen mit einer Ausschreibung. Siehst du das auch so? Ja, also ich würde jetzt gar keine Sachen bestimmen wollen, sondern ich sehe das eigentlich so, dass wir diesen Jahresplan festlegen und sagen, so im, ich sag's jetzt mal einfach, im letzten Quartal 2012 wäre jetzt Ostwestfalen dran, ein LPT auszurüsten, auszurichten. Und dann sagen so, such dann bitte dazu eine Halle, beziehungsweise das würde ja dann eigentlich zukünftig anders laufen, dass die lokalen Bereiche entsprechend Hallen raussuchen. Sie wissen, 2013 im zweiten Quartal haben sie dann LPT auszustatten und würden dann entsprechend sich da die Räumlichkeiten raussuchen. Also ich würde dann ein Gegenmodell vielleicht vorschlagen oder ein Ergänzungsmodell, weil das natürlich arg unsere Möglichkeiten noch einschränkt und uns vielleicht auch dahin bringt, dass wir vielleicht ein teures Gelände nehmen müssen, dass wir quasi Bonuspunkte verteilen für das Quartal an die Region. Das heißt, dass wir dieses bevorzugen, also gewisse Bonuspunkte noch geben, aber dass wir trotzdem andere auch zu Ausschreibungen bringen, sodass wir halt auch Fallback-Lösungen haben, falls es zu teuer wird oder nicht zustande kommt aus organisatorischen Gründen. Okay, bin ich ganz dabei. Wir sollten, also worauf ich halt hinaus will, ist eben, dass wir das so langfristig im Voraus haben, dass wir, ich sag mal, am Ende 2012 sämtliche Termine und Örtlichkeiten für 2013 schon fix haben, dass wir sagen, die Dinger stehen fest. Und dann, wir können ja letztendlich immer noch sagen, Moment, Leute, die Halle, die ihr da rausgesucht habt oder die Örtlichkeit, die ist einfach deutlich zu teuer, das geht nicht. Ja, also da haben wir natürlich auch noch die Einflussmöglichkeit, ne, bevor wir das fix gemacht haben. Aber ich möchte schon so, dass wir dann auch die Sachen schon fest haben, damit die Leute sich einfach darauf einstellen können. Die langfristige Planung kann ich sehr unterstützen. Stilitz fragt, warum man nicht nur die Termine fixen kann. Das ist ganz schwierig, weil wir müssen in den Terminen ein bisschen flexibel sein, weil nicht alle Hallen immer zum gleichen Wochenende verfügbar sind. Also wenn, sollten wir vielleicht irgendwie Monate einkreisen, das kann man machen. Aber tiefer ins Detail gehen sollte man eigentlich nicht. Ja, wobei wir eben die Termine recht gut schon festmachen können, wenn wir weit genug in die Zukunft gehen. Ne? Also viele Sachen können wir dann natürlich schon auch beeinflussen. Deswegen ja die Idee, das möglichst weit in die Zukunft schon zu planen. Vernünftige Idee. Ostwestfalen hat sich auf Sommer 2013 fixiert. Nur so nebenbei. Ja, habe ich ja schon gesehen. Ist Sommer bzw. September. Ne? Und September ist sogar der Termin, den ich schon als Termin für ein LPT in meiner Timeline drinstehen habe. Okay, müssen wir jetzt hier irgendwelche Beschlüsse schon fassen dazu oder wie willst du da weiter in der Planung vorgehen? Also ich würde, das war jetzt heute einfach nur, weil das in dem Thema auftauchte, ich habe das jetzt hier heute vorgestellt, ich will das entsprechend noch weiter ausarbeiten, werde dann entsprechend dazu auch noch eine Wiki und eine Dokumentation und so weiter erstellen und dann können wir die nächsten Schritte machen, würde ich vorschlagen. Carsten, können wir in das Verwaltungsportal vielleicht was einbauen, dass man quasi ein Formular hat, bei dem man das einpflegen kann, sodass wir da eine Liste haben von möglichen Objekten? Wir können alles da einbauen. Okay. Also meistens bauen wir ja Dinge ein, die Bezug zum Mitglied haben. Also wo wir die Mitgliedsdaten brauchen. Man kann natürlich auch sowas dahinterlegen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Also ich hatte ja schon mal vor einem halben Jahr auch so ein Ausschreibungsformular gemacht, wo halt verschiedene Kriterien abgefragt werden für Landesparteitage, allerdings nicht für Tag der politischen Arbeit, das müsste man noch ergänzen, aber das könnte man zumindest als Grundlage schon mal nehmen. Ja, ich habe mir das gerade mal angesehen. Das fragt natürlich dann die Sachen ab. Was ich gerne noch machen würde, ist eben so ein Pflichtenheft erstellen. So für einen LPT brauchen wir so und so viel Plätze auf jeden Fall. Wir brauchen Erreichbarkeit per öffentlichen Nahverkehr. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit für so und so viele Parkplätze und so weiter und so fort, dass man im Grunde genommen von vornherein sagen kann, die und die Voraussetzungen muss die Örtlichkeit überhaupt haben, damit wir überhaupt darüber nachdenken können, da ein LPT stattfinden zu lassen, weil ansonsten macht's keinen Sinn. Ja, ja, aber ich würde das halt dann irgendwann gerne formularbasiert haben, dass man dann die Sachen. Bin ich ganz bei dir, ja. Ja, machen wir gleich. Entschuldigung. Anderes Thema. Ja, also ich bin für meinen Teil da jetzt erstmal mit fertig. Ja, Chrissy, übernehmen Sie. Ja. So, Moment, wir waren da bei beim Fitz. Der Fitz ist der Nächste, der dran ist. Und zwar geht es um den Vorstandsblock. Fitz, kannst du bitte was dazu sagen? Ja, also wir haben ja diesen Vorstandsblock. Der Unterstrich hat jetzt unser letztes Protokoll auch da schon eingepflegt, mitsamt Audiospur zusammengemischt da. Und ich würde gerne mal darüber reden, wie wir das Ding besser benutzen können oder sollten. Mir schwebt das so vor, dass wir das ähnlich benutzen wie den Vorstandsblock, den der Bundesvorstand betreibt. Also dass da auch Ankündigungen und sowas drin auftauchen. Und ja, habe ich ja im Grunde genommen alles hingeschrieben, was ich da zu meine. Ich denke, wir brauchen da noch ein, zwei Leute, weil Unterstrich wird das nicht, glaube ich, nicht dauernd schaffen, weil er ja auch sehr viel unterwegs ist für die Partei. Und ja, eure Meinung dazu? Ja, wir sollten da ein Team ausschreiben oder sowas. Oder es vielleicht in die AG Öffentlichkeitsarbeit mit reinhängen. Das ist vielleicht zu viel für die. Ja. Das ist nicht direkt der Fokus. Es gab schon mal die Anregung, dass man andere Leute, die auch andere Blogs betreuen für die Piraten, ob man die fragt, ob die uns helfen. Ich hätte allerdings halt auch gerne, dass die dann nicht irgendwie total heillos überfordert sind, sondern dass wir wirklich welche haben, die uns dann mit dem Vorstandsblog helfen. Das ist halt WordPress, das ist jetzt nicht so mega kompliziert. Und aber ich traue mich halt trotzdem nicht, mir da eine Seite anzulegen, in der ich dann meine persönlichen Tätigkeitsberichte irgendwie reinsetze, weil ich dann Angst habe, ich zerschieße das Teil. Also schon allein jemand, der ein Ansprechpartner wäre, wie wir, den wir halt einfach mal fragen können, hör mal, kannst du mir da nicht eine Seite machen und sagen, wie ich da reinkomme, wäre ja schon eine große Hilfe, damit wir auch eigenständiger werden können. Ja, sollen wir dann jetzt hier mal dazu aufrufen, dass wer da Interesse dran hat, uns da zu unterstützen, sich bei uns meldet? Ja, genau, so eine Ausschreibung mal starten, ja. Aber dass wir die dann auch über die Infoliste jagen, fände ich ganz gut. Ja. Das kann ich gerne übernehmen. Schreibt nicht immer Sven, das hört sich komisch an. Ja, ich weiß, dass du der Fitz bist, aber ich muss ja bedenken, dass es ein Protokoll ist. Und wenn das irgendjemand liest, dann ist das halt besser, wenn du der Sven bist und nicht der Fitz. Dann weiß keiner, wer der Sven ist. Also die meisten kennen ihn doch als Fitz. Ich musste auch überlegen, als ich das erste Mal Sven, hä? Moment. Ist der auch hier? Ja, so ist gut. Okay, dann würde ich sagen, also ich nehme das die Woche mal in die Hand und kommen wir dann zum nächsten Punkt, den Eventstarter, den hatte ich euch ja schon mal rumgeschickt. Ich hab noch was. Mau, ich würde gerne erfragen, ob wir dann, wenn du diese Ausschreibung machst, ob du dann nicht vielleicht einfach auch direkt eine Frage mit reinpacken kannst, wie was würdet ihr auf dem Vorstandsblog gerne sehen? Ja, das ist gut. Das wäre es auch schon, kannst weitermachen. Gut. Eventstarter, genau. Den hatte ich ja euch ja schon mal geschickt. Es geht schlicht und ergreifend darum, wir brauchen halt, wie Klaus eben auch schon mal gesagt hat, mehr auch von diesen kleineren Themenklausuren, hat das, glaube ich, genannt. Wobei Klausur ist natürlich geschlossen, ist ja nicht so toll. Nee, klar. Aber egal. Bitte? Nee, klar, das war auch nur einfach ein Begriff, um zu zeigen, dass es dabei um eine kleinere Gruppe geht. Ja, nee, wir hatten da beim Sozi-Camp einen Shitstorm gekriegt, deswegen wegen der Bezeichnung. Egal. Ja, also wie gesagt, das würde ich halt eben auch gerne über so eine Art kleines Tool machen, dass eben Leute, die Interesse dran haben, so ein Event zu machen oder so ein Kongress zu machen, Kleinkongress oder Barcamp, wie auch immer, sich an uns wenden können, dass wir das dann im Grunde genommen abschätzen können, wenn wir wissen, was da für Kosten auf uns zukommen, das irgendwo online stellen und dazu aufrufen, dass die Leute sich da anmelden sollen oder vielleicht auch einen Teil der Kosten übernehmen sollen. Und wir sagen, wenn da ein gewisser Grad an Interesse besteht, ein solches Event zu machen, also sprich sich Leute angemeldet haben, dann gehen wir da in eine konkretere Planung und schubsen noch ein bisschen Geld mit rein. Einfach auch, um nicht irgendwelche Dinge loszutreten, für die sich kein Mensch interessiert. Ja, die Anmerkung dazu habe ich ja auch schon per E-Mail geschrieben, beziehungsweise auch dann nochmal zusammengefasst als Kommentar in den Request-Tracker gegeben. Und ja, finde ich halt immer noch eine super Sache. Und dass wir eben sagen, wenn du was dafür spendest, dann ist es entweder, kannst du das einteilen in, ich möchte als Primär spenden für das und das, Sekundär für das und das und Tertiär ist mir egal, verteilt es auf das, was ihr für wichtig haltet. Gut, gibt es weitere Anmerkungen dazu oder vielleicht aus dem Publikum? Nicht. Ali. Kurz Unterstützung, ich finde die Idee gut. Ja, okay, dann werde ich das mal weiter ausarbeiten. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die man auch über das Vorstandsblog machen könnte, dass man da so ein Formular macht, um so ein Event halt anzumelden. Fitz, wenn du bei der Ausarbeitung noch Unterstützung brauchst, sag Bescheid, kann ich gerne helfen, weil ich finde die Idee auch klasse. Ja, dann komme ich doch irgendwann mal nach Wuppertal, das war zusammen. Ja, cool. Obwohl, ich komme auch gerne mal nach Soest. Macht es schnell fertig, weil wir haben Anfang September das nächste Event, so ein kleines, ne, Barcamp. Ja, also dann scheidet Soest aus, weil wir haben heute Stammtisch. Ich komme dann mal nach Wuppertal und wir machen das fertig. Perfekt. So, dann ist der Punkt ja auch schon abgehakt, wenn es da nichts mehr zu sagen gibt. Ja, Informationsdefizite neuer Vorstand. Ich sehe schon, das befüllt sich gerade. Ja, ich habe dir damals passend da reingeschrieben. Bei den Räumlichkeiten wusste ich nicht, was du wissen willst. Also ein Lager kannst du nicht sitzen, das ist zu klein. Landesarchiv, was? Ja, also wir haben, um die Dokumente, die wir aufbewahren müssen, haben wir ja bei Schulgarten eine Räumlichkeit angemietet. Und das ist quasi unser Landesarchiv, wo zum Beispiel auch die Wahlunterlagen des letzten LPTs lagern und solche Dinge. Okay. Nein, weil ich teilweise jetzt auch schon angesprochen wurde von Leuten, die irgendwie der Meinung sind, man ist mit einem Fingerschnipp Vorstand und kann und weiß alles, wo denn ihre Datenschutzerklärungen sein und oder Verpflichtungen. Und da kann ich natürlich auch wenig Antworten zu geben, wenn im Verwaltungstool da nichts zu stattgefunden hat. Du meinst, sie haben dich gefragt wegen ihrer DSV und du hast nicht gesehen, ob sie eingetragen waren. So war's. Genau. Okay, also du wolltest nicht wissen, was wir physikalisch mit den Dingern machen. Nein, nur irgendwie müsste man dann ja, wenn so eine Anfrage kommt, da irgendwo nachfragen können oder nachgucken können. Und das wusste ich halt nicht so genau, wo ich das machen soll. Du kannst das Verwaltungsportal benutzen, das loggst du dich ein, dann gehst du auf Mitgliederdaten, gibst den Mitgliedsnamen oder die Mitgliedsnummer ein. Das weiß er, glaube ich. Und dann ist unten... das weiß ich. Und da stand's nicht, das ist das, was er fragt. Dann, genau. Wie er das Mitglied auch selber machen sollte, Verwaltung @. Genau. Ja, es liegt manchmal ein Gap zwischen der Postsendung und dem Eintragen. Also fürs Eintragen ist auch quasi unser Postfach Pirat Sanders zuständig. Ich wechsle mal Tose und Sanders, verdammt. Auf jeden Fall Sanders ist zuständig und der scannt die ein, schickt die zur BGS weiter und trägt die auch ins Verwaltungsportal ein. Also er hat den ganzen Prozess quasi inne. Der Sanders, guck. Ja gut, ich glaube, solche Sachen können wir am besten auf unserer AFK-Sitzung klären. Ich habe mal so eine allgemeine Frage. Wie komme ich denn in das Vorstandsportal rein? Habe ich irgendwann mal einen Zugang bekommen oder so? Also ich hab meine E-Mails gerade mal durchgeguckt, ich kann da nichts finden. Ich glaube, Unterstrich muss zwar Accounts veranlegen, oder? Meinst du jetzt das Vorstandsportal oder das Verwaltungsportal? Ihr Vorstandsportal gesagt. Eher gesagt. Verwaltung meine ich, Entschuldigung. Verwaltung? Da hast du nie eine gekriegt? Ich kann mich nicht entsinnen. Oh, das war auch eh schon lange her, aber ich schicke dir gleich nochmal eine. Ja, danke. Ich kann mich an diesen Koffer nicht erinnern. Genau. Der Koffer, der da steht und tickt. Okay, also dieser Themenblock ist damit quasi auch schon abgehakt. Aber du warst schon mal drin, Chrissy. Ja, das ist aber so merkwürdig. Du bist registriert. Komisch. Ich weiß nicht, ich habe durch meine, hab in meinen E-Mails geguckt, durchsucht mit Verwaltung. Da müsste ja irgendwie Verwaltungsportal oder sowas sein. Aber ich habe nichts gefunden. Soll ich es dir jetzt nochmal schicken, weil dann ist das Passwort auch zurückgesetzt, oder brauchst du nicht? Ja, schick mal. Ich kann mir ein neues Passwort machen. Ja, ist raus. So, dann der nächste Punkt, AG Mediation. Wir bekommen ja mit, dass es gerade an ziemlich vielen Brennpunkten kokelt. Und deshalb möchte ich dazu aufrufen, eine AG Mediation zu gründen. Und also ich wäre auch gerne mit bei. Du hast aber das Arbeitspad gesehen, ne? Also ist es zwar ganz gut, aber ich glaube, als Vorstand sollten wir nicht Mediator machen, weil wir im Zweifelsfall auch Ankläger sein müssen. Okay, da hast du recht. Das Arbeitspad habe ich gesehen, aber jetzt gerade nicht offen. Aber vielleicht einmal als Aufruf an die Zuhörer, bitte meldet euch, wenn ihr der Meinung seid, Mediation, das könntet ihr ganz gut machen. Gibt es Voraussetzungen dafür, Fitz? Weil ich könnte mir vorstellen, das können sich viele vorstellen. Ja, ja. Das sollte man mal rausarbeiten. Das stimmt wohl. Also schön wäre schon, wenn derjenige, der sich das gut vorstellen kann, sowas wie Unterstützer hat. Halt Leute, die sagen, Mensch, der hat uns hier schon gut geholfen, als wir hier gar nicht mehr weiterkamen und uns hier heillos zerstritten hatten und so. Also quasi, ich will es jetzt nicht überzogen sagen, aber sowas wie Referenzen, das würde ich mal so sagen, wäre vielleicht eine ganz nette Geschichte. Ja, halt auch für wichtig, weil man muss sich seinen Mediator ja auch wählen. Also wir in Wuppertal haben gerade ein laufendes Mediationsverfahren und da haben wir doch einiges hin und her diskutiert, wen wir denn als Mediator nehmen. Gut, das dann vielleicht auch als Anregung an die Brandherde selber. Versucht da euch Hilfe zu holen. Da kommt man selten alleine raus. Dann habe ich hier noch dazu geschrieben, dass ich anregen möchte, dass der Vorstand, zumindest mal wir Vorsitzenden, wir drei, aber hier jeden Stammtisch mal besuchen. Das finde ich jetzt, wenn ich es so lese, ein bisschen übertrieben. Also man könnte ja sich auf KMVs beschränken. Ich war ja jetzt schon in Bielefeld auf der. Und das möchte ich einfach mal so festhalten, dass wir das machen sollten. Finde ich auch gut. Da ich nächste Woche ein bisschen Luft habe, werde ich wahrscheinlich auch ein oder zwei Stammtische besuchen gehen. Höchstwahrscheinlich werde ich zudem nach Düren fahren. Und dann gucke ich, dass ich irgendwie davor oder danach, also Düren ist Mittwoch, dass ich dann davor oder danach dann noch einen finde. Ja, und morgen wird ja der Stammtisch Märkischer Kreis in Lüdenscheid gegründet. Da werde ich hinfahren. Die hatten mich ja eingeladen. Ich glaube, den Lukas auch. Genau. Kommt er? Hatte er vorher. Ja, wunderbar. Pat ist down. Aber ich bestätige das und finde das gut, dass wir, zu Mitgliederversammlungen finde ich das sowieso gut. Aber ich finde es auch gut, wenn wir einfach so Stammtische besuchen. Also ich denke, das ist auch eine unserer Aufgaben. Gut, dann komme ich zum nächsten Themenblock. Wichtige Events, die wir angehen sollten. Haben wir ja vielleicht mitgekriegt, dass da in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen was hochgekocht ist. Altpirat, Neupirat. Ich würde da gerne einfach mal wie nennt man das? Ist kein Barcamp oder irgendwie, aber auf jeden Fall so ein Treffen der Generationen machen mit einer kleinen Aussprache oder vielleicht Podiumsdiskussion. Daniel, hättest du ja Lust, sowas zu organisieren? Also zum einen denken wir eh schon über so eine Veranstaltung zur innerparteilichen Kultur nach, über den AK Kultur der Zeit. Ich würde das Ich würde es auch in die Hand nehmen. So, die Frage ist wirklich, ist das wirklich notwendig? Weil da bin ich mir nicht so sicher, auch nach der ganzen Aktion. Weil die, ich sag mal so, die kritischen Rückmeldungen, die konnte man dann doch an einer Hand abzählen letztendlich. Also ich denke, dass das, was ich als Problem an dieser an diesem Blogbeitrag gesehen habe und was da auch ganz schön rauskam, war, es gibt die Erwartungshaltung, dass die Neupiraten sich sofort einfügen und alles holen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Neupiraten gar nicht wissen, wo sie sich das holen sollen. Und so oft, wie ich irgendwie mitbekommen habe, dass Menschen dann auf den Stammtisch kommen und ein bisschen überfordert sind, weil sie mit den ganzen Tools nicht umgehen können, weil niemand auf sie zugeht, weil niemand von den älteren Piraten sofort mit ihnen spricht, sondern dass eher so ist, dass die Neupiraten untereinander dann schneller miteinander sprechen. Ich glaube, das sind so Dinge, da ist so ein bisschen... der Bedarf, oder also ich fände das gut, wenn man den Leuten untereinander mal so ein bisschen ihre Verantwortung aufzeigt, was halt am Stammtisch so, wie sie auf die Leute zugehen können und wie sie ihnen das beibringen können. Und das sind dann eben auch solche Sachen wie diese Software-Schulungen, die es ja auch jetzt mittlerweile sehr flächendeckend gibt, aber ich weiß nicht, ob sie schon an jedem Stammtisch gibt. Da sind halt viele Dinge, die dazu führen müssen, dass die Leute miteinander sprechen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war jetzt an der Stelle, glaube ich, gar nicht der Punkt, oder? Naja, also wie gesagt, wir sprechen halt eh mal durch, wie wir erstmal mit dieser Veranstaltung der innerpolitischen Kultur sowieso mal durch und im Rahmen dessen Umfrage zu starten, deswegen ist halt ein bisschen blöd, aber ich werde trotzdem mal ein bisschen die Augen und Ohren erstmal offen haben. Wir hatten nochmal angedacht, vielleicht nochmal mit dem extra Tobi nochmal einen Podcast zu dem Thema zu machen, je nach Bedarf so ein bisschen selbst, aber wenn es jetzt wirklich zumindest auf den Blogbeitrag bezogen, sich da wirklich nur zwei, drei Leute negativ angesprochen gefühlt haben, überhaupt ist das halt ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, wir haben das Projekt innerparteiliche Kultur sowieso erstmal anstehen und gucken, was daraus jetzt erwächst. Ich werde mich dem auf jeden Fall jetzt nicht verschließen, ich werde mich auf jeden Fall annehmen, die ganze Sache, klar. Ja gut, mein Empfinden waren da ein paar mehr, aber egal. Zum Thema Technikschulung. Alex, du hattest da schon mal so Videos gemacht, ne? Aber vielleicht gibt's da eigentlich irgendwie so Unterlagen, wie man da vorgehen sollte für andere, für Stammtische, die es noch nicht gemacht haben? Wir überlegen gerade in Wuppertal eine Arbeitsgemeinschaft auch dazu oder ein Barcamp mal aufzumachen, wo wir genau diese Sachen alle zusammentragen wollen und mit Ziel halt Schulungen für Schulende zu machen. Damit man da wirklich mal was in die Hand geben kann. Das wäre sehr gut. Wird auch Ende der Woche über die Mailingliste gehen, wann wir uns das erste Mal treffen wollen, um mal eine Struktur auszuarbeiten. Ja, okay, dann den Rest kann man, glaube ich, über dann den Eventstarter machen, den wir ja dann jetzt auch angehen, das ist keine Frage. Gut, da bin ich eigentlich durch. Wunderbar. Was haben wir noch? Genau, ist der Daniel dran mit dem Datenschutzbeauftragten. Daniel? Ja, viel zu sagen kann ich ja eigentlich gar nicht. Aber das Thema kommt da immer wieder auf. Ich weiß nicht, wie das ist. Andere Landesverbände haben diese Position da eingerichtet. Müssen wir zwangsläufig einen haben? Sollen wir einen haben? Okay. Ja, wir müssen einen haben. Wir haben es bisher nicht geschafft, diese Stelle nochmals auszuschreiben. Also wir hatten die einmal ausgeschrieben. Warte, Alex, weißt du was? Ich hatte mit dem Bastian BB auf dem Landesparteitag, der war ja auch da, der ist ja unser Bundesdatenschutzbeauftragter, und dem habe ich gesagt, hey Mensch, wir haben es mal wieder verbockt, weil wir haben ja auf die TU eigentlich gehoben, Bestätigung des Landesdatenschutzbeauftragten, mehr erinnerst du dich dran, ne? Ja, genau. Und da hat Bastian gesagt, ne, wieso? Ihr müsst ihn noch gar nicht bestätigen lassen, ihr vom Vorstand bestimmt den. Und da würde ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen, ob das so ist, ob wir jetzt sagen, hey, der ist Datenschutzbeauftragter für uns. Ja, also der Bastian hat da schon recht. Also wir müssten den bestimmen, aber ich bin damals mit Bastian übereingekommen, habe das auch im Vorstand so vorgestellt und ist dann damals auch so abgenickt worden vom Vorstand, dass wir den bestimmen und dann bestätigen lassen durch den Parteitag. Also dass wir ihn quasi kommissarisch nur benennen und erst mit der Bestätigung durch den Parteitag werden wir ihn dann letztendlich benennen. Geht das? Ist er nicht denn dann auch unser Datenschutzbeauftragter, wenn wir ihn benennen, egal ob kommissarisch oder nicht? Ja, aber dann benennen wir ihn auf Zeit. Und da ist meine Frage, geht das? Da bin ich mir unsicher. Ja, das geht. Das wird in vielen Bereichen gemacht, wo genau über Mitgliederversammlungen oder bestimmte Gremien, die eine bestimmte Größenordnung haben, da werden die über eine längere Zeit gewählt und müssen dann nach dieser Zeit wieder bestätigt werden. Ich kann da auch nochmal Beispiele raussuchen und rumschicken. Okay, weil den Ausschreibungstext, den Originalen von Bastian, den haben wir noch. Der steht auch noch auf unserer Wiki-Seite unter Ausschreibung im Archiv. Den können wir eigentlich nur wieder nach vorne holen, bewerben und dann haben wir es schon. Also viel Aufwand müssten wir da nicht reinstecken. Das ist einmal ein Bewerbungsverfahren noch. Kannst du mir den Link nochmal schicken? Ich bin gerade dabei, rauszusuchen, warte. Also eine ganz wichtige Sache, die ich dabei festhalten möchte, ist, dass wir dem Datenschutzbeauftragten kein Salär zahlen. Alex, eine Warte. Ähnlich. Weil es gab schon auch Bewerbungen, aber die wollten dann Geld sehen. Ich habe den Link mal in den Baum geschickt. Da ist die oberste Ausschreibung, ist die vom Datenschutzbeauftragten, die wir schon mal gemacht haben, die eigentlich 1:1 von Bastian stammt. Danke. Ja, sollen wir dann irgendwie einen Stichtag festlegen? Ende Juli, wenn wir jetzt starten, reicht das? Ja, für die Bewerbung, ja. Was hast du Ende Juni gesagt? Juli. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, so in der Zeitschiene bin ich nicht verrutscht. Ich weiß ja nicht, Ralf, ob du schon geguckt hattest. Also ich finde es okay. Ja, ich gucke gleich nochmal in Ruhe drüber. In der Ausschreibung, Carsten, bist du benannt für die Bewerbung. Würdest du dich darum kümmern, die entgegenzunehmen und zu prüfen? Ja, klar. Habe ich damals auch gemacht. Gut, gibt es denn Einwände im Vorstand, dass wir das nochmal ausschreiben? Nein. Nein. Nein. Okay, dann machen wir das. Okay, dann ziehen wir die wieder nach vorne in die Ausschreibung rein und bewerben die einfach aktiv. Das sind solche Sachen, die ja auch aus Vorstandsportal könnten, ne? Ja, wenn es nicht wäre, könnten die. Haben wir gerade schon gesagt, wer die Ausschreibung macht? Ja, Carsten. Möchte dazu noch irgendjemand was sagen? So, also ich habe die jetzt reingenommen wieder in die Ausschreibung. Das müssten wir jetzt bewerben. Hast du das Datum umgeändert? Ja, klar. Super. Okay, soll ich dann zum nächsten Thema gehen? Jo. Ich habe mich jetzt nochmal unten runtergeschoben. Und zwar geht es um die Bereitstellung von Domain-Adressen. Ich wurde da angefragt von Markus von Kreller. Und zwar hat der Vorstand bestätigt, dass ihr eine Domain-Adresse bekommen für 4 Kreise in Neuss. Wo ist das denn jetzt hier? Naja, Moment. So, da ist die richtige E-Mail. Und zwar hat der Vorstand angenommen, dass es in Kreis Neuss oder beziehungsweise in Karst eine Domain-Adresse gibt, aber danach wusste er nicht mehr, was damit gemacht werden soll. Der Antrag wurde angenommen. Sollen Sie das jetzt machen? Ja. Also, ich habe bei der Technik nachgefragt, eine Rückantwort erbeten auf meine Frage, ob es da Prozedere für gibt. Nein, es gibt kein Prozedere dafür. Demnach machen wir es so, wie es jeder macht. Und das bedeutet, die müssen jetzt selber die Domain registrieren auf privat. Und irgendwann werden wir, wenn wir die personellen Kapazitäten dafür haben, mal die ganzen Domains auch erfassen. Es gibt eine Seite im Wiki, die müsste ich eben raussuchen. Die ist irgendwo bei der Technik gelagert, wo sämtliche Domaininhaber von Piratendomains sich auflisten sollen, sodass wir immer auch einen Überblick darüber haben. Okay. Und ich weiß nicht, da entstehen wahrscheinlich Kosten, wenn man so eine Domain... Die haben wir freigegeben. Okay, alles klar. Dann weiß ich da Bescheid und ich glaube, der Markus ist auch noch da, wenn mich nicht alles täuscht, oder war zumindest eben noch. Und dann gebe ich ihm das so weiter. Ja, dann ist quasi der Teil durch. Antrag auf nicht öffentliche Sitzung haben wir jetzt. Und da haben sich schon einige eingetragen. Möchten wir die öffentliche Sitzung jetzt beenden und zum geschlossenen Teil übergehen? Ich frage mal von oben nach unten. Der Toso sagt noch irgendwas. Ja, bevor ihr jetzt nicht öffentlich wertet, habe ich dem Fitz eben schon kurz gesagt heute Nachmittag, noch 1-2 Punkte, die ich gerne bei euch ansprechen möchte, wenn ich darf. Bitte, nur zu. Erster Punkt geht darum, hatte ich auch mit dem Alex schon gesprochen, das Lager, was der Alex organisiert hat in Wuppertal, ist jetzt startbereit, sodass wir anfangen können, Sachen dahin zu transferieren, inklusive aller Plakate, die noch im Land rumlungern. Habe ich das richtig verstanden, Alex? Jo. Da würde ich euch noch einen Antrag reinreichen für einen Etiketten, also nicht für die Plakate zu etikettieren, sondern für die IT-Sachen und den anderen Kram, den der Landesverband inzwischen besitzt. Da würde ich ganz gerne einen Etikettendrucker für kaufen, einen mobilen, beziehungsweise möchte gerne, dass der Landesverband das tut, damit wir die Sachen vernünftig inventarisieren können. Da muss ich aber noch mit dem Carsten absprechen oder wer dann auch immer diese Datenbank führt, wie diese Etiketten, was die können sollen. Nur für euch zur Kenntnisnahme. Antrag kommt dann später. Dann würde ich... Ja, welchen? Eher in 9, was hättest du gerne? Jörg, was brauchen wir für einen Barcode? Na, keine Ahnung, Barcode halt. Muss in der Nummer wahrscheinlich repräsentieren, ne? Wie viele Stellen? Also wenn wir mehr als 9 Stellen haben, dann sind wir verdammt groß. Okay, also reichen klein. 7 müssten reichen, ne? Denke ich. Also eher in 8 zum Beispiel. Alles klar. Dann gucke ich mir die Dinger Donnerstag mal an und reiche euch dann einen Antrag dazu rein. Budget irgendwo so 100, 150 Euro. Punkt 2, was haltet ihr davon, wenn ihr euch mal einen Rahmenvertrag gönnt von irgendeinem Funk-Dingens hier, Mobilfunk-Anbieter? Dann muss man nicht hinterher immer Telefonrechnungen auseinanderklamüsern. Flatrate reicht. Ja, aber es wäre ja mal toll, wenn der Vorstand jetzt das Ganze an der Stelle schon mal professionalisiert und sagt, 9 Verträge, danke, bitte, tschüss. Ja, ich glaube, das hatte ich bei euch schon mal angesprochen, in der ersten Runde, meine ich. Ja, ich glaube, da ist noch ein Rasen. Ja, da haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, auch ob Sinn macht, quasi fixe Verträge zu machen, die dann immer dem jeweiligen Vorstandsmitglied zugeordnet sind. Ja, also ich würde das sehr stark unterstützen und dann finde ich, solltet ihr eine bessere Lösung für Fahrtkosten finden als die zuletzt praktizierte. Da würde ich euch vorschlagen und vielleicht auch mal mit Steffi drüber reden, da Budgets einzurichten. Weil zumindest von meinem Teil aus sehe ich schon, dass jedes von euch Vorstandsmitgliedern eigenverantwortlich sagen kann, ob das jetzt eine Fahrtkostennutzung war, was auch immer, die aus dem Amt herausgeboren ist oder eine private. Ich glaube, das Vertrauen hätte ich dann schon. Und Fahrtenbücher sollte ja eh nicht in der Größenordnung führen. Ja, gib uns da noch ein paar Tage Zeit, Thorsten. Lass uns erstmal die Finanzen sortieren und dann können wir uns darum kümmern, sowas halt in Prozesse zu packen. Das kommt. Apropos Finanzen. Wir müssen unbedingt die VKV-Budgets tutti kriegen. Unser zweitwichtigster Punkt. Juffi. Aber auch da sind wir dran, wie du weißt. Ja, vielleicht könnt ihr da ab und an mal so eine Wasserstandsmeldung zu geben. Das würde Sinn machen für alle, weil es kommen jetzt ja immer mehr Anfragen rein. Wie hoch ist das Budget? Knapp überm Scheitel. Ja, wie gesagt, wir hatten das schon mal, oder das ist hier angedeutet, so für die, die sich so einen Überblick verschaffen sollen, so 7-8 Euro pro Mitglied im KV oder VKV, kann man sich so als Größenordnung merken, um dann zumindest grob zu planen für das Jahr. Ja, ich hatte mit Steffi da schon mal drüber telefoniert zu dem Thema. Das soll sehr sichtbar werden in nächster Zeit. Ich sitze gerade da dran. Ich kann es auch kurz noch mal eben erzählen. Ich habe es oben in den Tätigkeitsbericht schon geschrieben. Ich sitze gerade da dran, dass jedes Mitglied für seinen VKV und für den Landesverband einen Budgetantrag stellen kann über das Portal. Das wird gerade implementiert. Es werden Budgets abgebildet werden und dementsprechend dann auch die Buchung auf die VKV stattfinden und dann präsentiert werden auf dem Portal, weil wir nicht in der Lage sein werden, jedem Mitglied einen Zugriff auf Sage zu geben, wo es dann eventuell was sehen kann. Das macht auch keinen Sinn, aber das ist das Thema, was mich gerade am meisten beschäftigt, die Finanzen im Portal, und da bin ich im Moment dran. Okay. Wenn denn dann keine Anmerkungen mehr sind, würde ich sagen, der Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil ist auch angenommen, weil alle das im Patreon so geschrieben haben. Sollen wir denn öffentlich noch den nächsten Termin besprechen? Ja, auf jeden Fall. Dann, wann tun wir das? Bitte nicht Dienstag, in 2 Wochen. Ja, also ich wäre auch für einen Termin, wo Claudia wieder kann, weil es ist sehr angenehm, jemanden zu haben, der Wortprotokoll quasi mitführt. Claudia war ja donnerstags, ne? Genau. Das heißt, es wäre der 2. August? Kommt ihr ohne mich zurecht? Ja, ich bin dann ja auch nicht da. Ich denke, das schaffen wir. Es sei denn, du bist jetzt dann immer nicht da, Fitz. Das wäre doof. Nein, ich kann ja nicht immer in Wacken sein. Ja, das ist wohl wahr. Ach, das wäre doch super. Schade eigentlich, oder? Ach, ich weiß nicht. Also so eine Woche hat man schon die Schnauze voll. Wenn du da hinziehen würdest, könntest du das. Da ist aber sonst nichts. Also ich meine, das ist ja nur einmal im Jahr was. Also fast wie Soest. Ja, hast ja mehr Zeit für deine Forschungsarbeit dann. Super Idee. War das nicht schon mal, dass irgendein Vorstandsmitglied weggezogen war? Nein, sind nur Gerüchte. Quatsch. So was passiert hier nicht. Also 2. August. Und welche Uhrzeit denn? Da steht jetzt, ich bin für 20:30. Ja, genau, weil die Claudia ja dann auch erst wieder kann. Also 20:30, 2. August. Ja. Okay. Können das also bestätigen? Möchte jemand demonstrieren? Protestieren? Nein, ich bin auch dafür. Hervorragend. Ja, das Ende der Sitzung ist dann, wird dann da jetzt der öffentliche Teil eingetragen oder wird das, läuft das jetzt so lange weiter, bis wir den nicht öffentlichen Teil fertig haben? Nee, wir schließen den öffentlichen Teil der Sitzung und gehen in den nicht öffentlichen über. Mit einer 5-minütigen Pause vielleicht. Ja, ich wäre auch für diese Pause. Wunderbar, dann bedanke ich mich für diese nette Sitzung und wir schließen um 22.37 Uhr den öffentlichen Sitzungsteil der Vorstandssitzung NRW. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.